Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas brachte am 2. August die Gesellschaft für Freundschaft mit Korea mit Hauptsitz in Spanien auf ihre Internet-Homepage mit dem Foto über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Il-sung einen Sonderbeitrag. Auf der Homepage erschien ein Beitrag mit dem Titel »Die Erlöser für nationale Wiederbelebung«. Darin wurde hervorgehoben, unter der Führung vom Heerführer Kim Il-sung, Sonne der koreanischen Nation und Leitstern für die Befreiung des Vaterlandes, habe das koreanische Volk den bis an die Zähne bewaffneten japanischen Imperialismus besiegt und die historische Sache der Befreiung des Vaterlandes erfüllt.